Jahr sehr wohl Regina Hammerschmidt und bin am 17.01.1994 in Bremen geboren. Mein Papa und meine Mama kommen aus Russland. Ich heiße Regina Hammerschmidt und bin am 17.01.1994 in Bremen geboren. Meine Eltern kommen aus Russland. Ja, Garou, Paruski und Deutsch. Besonders russisch in meinem Leben ist, dass wir nach Russland fahren in Ferien und dass ich russische Musik höre und russische Essen. Am besondersten Pelmeni, das ist aus Teig und innen drin ist Fleisch drinne. Heimat, Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutter, Vater, Bruder, Freunde, Sänger, Deutschland oder Russland. In meinem Koffer ist eine Weihnachtsgeschichte. Da geht es um zwei Kinder, die bekommen Geschenke. Das zweite Video ist Tattoo, die sind sehr bekannt. Und das dritte ist Känguru Jack. In meinem Koffer ist auch Kascha. Das ist gut, wenn man Magengrippe hat. Das ist gut zum Essen. In meinem Koffer ist auch eine Kette. Die habe ich von meiner Tante bekommen, als ich zu Russland kam. In meinem Koffer ist auch Orgel. Die habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen, als wir in Russland einkaufen waren. In meinem Koffer sind auch grüne Steine. Die habe ich mir selber in Russland gekauft. In meinem Koffer ist auch ein Armband drin. Der ist lila und das habe ich von meiner Tante bekommen, als sie zu uns zu Besuch kam. Als ich zu Deutschland kam, da hatte ich gerade Geburtstag, da wurde ich 5. Wenn wir zu Hause sind, dann rede ich Deutsch, meine Mutter redet aber mit mir Russisch. Und wenn wir zu Russland fahren, dann reden wir alle Russisch.